Hamburg. Der Verband Deutscher Immobilienmakler stellte heute den neuen Immobilienpreisspiegel der Presse in Hamburg vor. Danach werden die Wohnungsmieten in Deutschland auf breiter Front steigen, in diesem Jahr um 5%, im kommenden Jahr noch stärker. Vor allem Familien mit Kindern müssten nach Aussagen des Verbandes schon heute deutlich höhere Mieten zahlen, da in fast allen Regionen ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen herrsche. Von ausgeglichenen Immobilienmärkten könne aus Mietersicht heute keine Rede mehr sein. Für ordentlich instand gesetzte Wohnungen in Altbauten sei die Nachfrage in den meisten Städten größer als das Angebot. Bis zu 10 Euro pro Quadratmeter und mehr müssten für gute Wohnungen in Städten wie Köln, München, Stuttgart, Berlin, Frankfurt oder Heidelberg bezahlt werden. Der Sprecher des Verbandes Deutscher Immobilienmakler, Jürgen Schick, sprach aber von besten Marktbedingungen, derzeit Wohnungseigentum zu kaufen. Günstige Kaufangebote in Verbindung mit niedrigen Zinsen würden den Erwerb einer Immobilie im Moment sehr attraktiv machen.